Knapp ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt hat Präsident Barack Obama Amerika verändert. Genau wie er es in seinem zweijährigen Wahlkampf versprochen hatte. Umfragezahlen zeigen, dass die Mehrheit der Wähler seine Maßnahmen billigt. Inwieweit dies seiner Politik zu verdanken und in welchem Ausmaß es Obamas Ausstrahlung zuzuschreiben ist, bleibt dahingestellt. Die vielen Milliarden, die sein Team, wie er gerne über seine Wirtschaftsberater spricht, als erforderlich ansahen, machen den amerikanischen Steuerzahler in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß mitverantwortlich. Wenn auch manche konservativen Stimmen vor zu viel Beteiligung des Staats an der Privatwirtschaft warnen, hat die politische Opposition wenig zu sagen, da sich Obama großer Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses erfreut. Dass diese Wirtschafts- und Finanzpolitik eine nie dagewesene Verschuldung des Staates mit sich bringt, vor allem gegenüber China, macht Sorgen. Nun hat Obama Sonia Sotomayor als Richterin für den obersten Gerichtshof ernannt und damit einiges Stirnrunzeln in konservativen Kreisen erregt. Ihre Herkunft aus Puerto Rico hat in ihrem Berufsleben eine entscheidende Rolle gespielt. Einige Reden, die sie als Richterin hielt, weisen ein klares Bekenntnis zu Affirmative Action oder positiver Diskriminierung benachteiligter Minderheiten auf. Es geht um mehr als eine Person. Eher geht es darum, ob der Präsident, der gewählt wurde, weil er sich über ethnische Herkünfte hinweggesetzt hatte, seinen Prinzipien als einiger der vielen Gruppen, aus denen sich die Vereinigten Staaten zusammensetzen, treu bleibt. Außenpolitisch hat der für Diplomatie und weniger Pochen auf Amerikas militärische Macht eintretende Präsident bisher wenig Erfolg aufzuzeigen. Vielleicht hat er die Bereitschaft seiner potenziellen Gesprächspartner im Iran überschätzt. Afghanistan und Pakistan werden selbst mit mehr amerikanischen Streitkräften und einer gegen die Taliban kampfwilligen pakistanischen Armee nur schwer, wenn überhaupt, zu bezwingen sein. Der Nahe Osten, trotz den Lösungsversuchen amerikanischer Diplomaten und Vermittler. Der Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald galt der Erinnerung an die millionenfache Ermordung der Juden, aber die Ehrung der Opfer des Holocausts kann kaum die Sorge um die Sicherheit eines neuen jüdischen Lebens im Staat Israel entschärfen. Amerikas junger Präsident kennt die Einzelheiten seiner Herausforderungen. Seine Mitarbeiter, darunter Kabinettsmitglieder, einschließlich der Außenministerin Hillary Clinton, sind mehr Berater als Chefs halb unabhängiger administrativer Bereiche. Obama ist der Chef und er fühlt sich für alle Entscheidungen verantwortlich. Er hat in der Tat den von ihm versprochenen Wandel eingeleitet.